Kapitel 045a. Brief des Senatspräsidenten Kreiser von Danzig an den polnischen Vertreter in Danzig vom 7. August 1939 aus DWB 2 Nummer 434 auf ihre beiden Schreiben, datiert vom 4. DM, von denen das zweite am 5. August zugestellt wurde, muss ich Ihnen mein Erstaunen darüber zum Ausdruck bringen, dass Sie ein völlig unkontrolliertes Gerücht zum Anlass nehmen, der Danziger Regierung ein kurzfristiges Ultimatum der polnischen Regierung zu übersenden und damit in dieser politisch bewegten Zeit grundlos Gefahren heraufbeschwören, deren Auswirkung unübersehbares Unheil anrichten kann. Die plötzliche Anordnung der polnischen Regierung, dass alle polnischen Zollinspektoren ihren Dienst in Uniform und mit Waffe auszuüben haben, verstößt gegen die vertragliche Abmachung und kann nur als eine beabsichtigte Provokation aufgefasst werden, um Zwischenfälle und Gewaltakte bedenklich steher Art herbeizuführen. 89 Nach den von mir inzwischen getroffenen Feststellungen, von denen ich Ihnen sogleich am Sonnabend, dem 5. DM vormittags, telefonisch Mitteilung machte, ist von keiner Stelle, insbesondere von keiner Dienststelle des Landeszollamts der Freien Stadt Danzig, eine Anordnung des Inhalts gegeben worden, dass die Danziger Ausführungsorgane sich vom 6. August, 7 Uhr früh, ab der Ausübung der Kontrollfunktionen durch einen gewissen Teil der polnischen Zollinspektoren zu widersetzen haben. Ich verweise außerdem auf mein Schreiben vom 3. Juni DJ, in dem ich bereits das Verhältnis der Danziger Zollbeamtenschaft zu den polnischen Zollinspektoren an der Grenze genau präjudizierte. Die Danziger Regierung protestiert mit aller Entschiedenheit gegen die von der polnischen Regierung angedrohten Retorsionen, die sie als völlig unzulässige Drohung ansieht und deren Folgen allein auf die polnische Regierung zurückfallen. Kreiser 41 Antwort der polnischen Regierung vom 10. August 1939 auf die deutsche Erklärung vom 9. August 1939 DWB 2 Nummer 446. Die Regierung der Republik Polen hat mit der lebhaftesten Überraschung von der Erklärung Kenntnis genommen, die der Staatssekretär im deutschen Auswärtigen Amt dem Geschäftsträger Polens AI in Berlin am 9. August 1939 über die zwischen Polen und der Freien Stadt Danzig bestehenden Beziehungen gemacht hat. Die polnische Regierung kann tatsächlich keine juristische Grundlage erkennen, die eine Einmischung Deutschlands in die vorgenannten Beziehungen rechtfertigen könnte. Wenn über das Danziger Problem zwischen der polnischen Regierung und der Reichsregierung Meinungsaustausche stattgefunden haben, so war dies allein in dem guten Willen der polnischen Regierung begründet und ergab sich keineswegs aus irgendwelcher Verpflichtung. In Beantwortung der vorgenannten Erklärung der Reichsregierung ist die polnische Regierung gezwungen, die deutsche Regierung darauf hinzuweisen, dass sie wie bisher auch in Zukunft gegen jeden Versuch der Behörden der Freien Stadt, die Rechte und Interessen in Frage zu stellen, die Polen aufgrund seiner Abkommen in Danzig besitzt, vorgehen wird, und zwar durch Mittel und Maßnahmen, die sie allein für angebracht hält, und dass sie eventuelle Einmischungen der Reichsregierung zum Schaden dieser Rechte und Interessen als Angriffshandlung ansehen wird. 42 Rede des Danziger Gauleiters Förster bei der Protestkundgebung auf dem Langen Markt zu Danzig am 10.08.1939, DD7-2 Nummer 110 Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen. In ernster Zeit sind wir auf diesem historischen Langen Markt in Danzig zusammengekommen, um vor aller Welt mit größter Entschlossenheit zu protestieren gegen die seit Wochen durch polnische Redner und polnische Zeitungen zum Ausdruck gebrachten Kriegsdrohungen gegen Danzig. Es wäre falsch, wenn ausländische Journalisten annehmen würden, dass diese heutige Protestkundgebung durchgeführt wird, um von Danzig aus eine neue Sensation in die Welt zu setzen. Uns ist die Lage viel zu ernst, als dass wir Sensationen machen wollen. Es wäre uns in Danzig angenehmer, derartige Protestkundgebungen nicht abhalten zu müssen. Aber die alltäglichen Drohungen seitens der Polen zwingen uns dazu. Lange genug hat die Danziger Bevölkerung diese polnischen Hetzreden und Hetzschriften hingenommen, ohne besonders dazu Stellung zu nehmen. Die Danziger Bevölkerung hat in der Tat bewiesen, dass sie den Frieden liebt. Wären die Kriegsdrohungen von polnischer Seite ganz vereinzelter Natur gewesen, hätten wir es gar nicht für notwendig gefunden, darauf einzugehen. Hätte man in Danzig den Eindruck gewinnen können, dass der polnischen Hetze keine besondere Bedeutung beizumessen ist, so wäre es uns ebenfalls nicht eingefallen, dazu Stellung zu nehmen. Aber aufgrund der täglich sich neu wiederholenden Kriegsdrohungen und der Tatsache, dass auch amtliche Kreise Polens an dieser Hetze teilnehmen und sie inspirieren, sind wir gezwungen, endlich einmal sehr eindeutig und klar unsere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Man denkt in Polen anscheinend gar nicht daran, zur Vernunft zurückzukehren. Man versucht im Gegenteil, alles zu tun, um den Hass gegen alles Deutsche noch mehr zu steigern. Ich möchte daher von vornherein betonen, dass, wenn wir nun einmal mit klaren und missverständlichen Worten unsere Meinung zum Ausdruck bringen, nicht wir Danziger Unruhe und Aufregung in die Welt tragen, sondern diejenigen, die nun lässig in verantwortungsloser Weise zum Kriege hetzen. Dass wir recht haben, wenn wir eine derartige Protestkundgebung endlich einmal stattfinden lassen, wie schon seit Monaten unabweisen folgende Äußerungen in polnischen Zeitungen während der letzten Monate. Am 28. April 1939 schrieb der Kurier Polski, da der jetzige Zustand in Danzig angesichts der erschütterten Autorität der Genfer Liga nicht lange mehr aufrechterhalten werden könne, gäbe es nur eine Lösung der empfindlichen Danziger Frage, nämlich dass Polen das Protektorat über die freie Stadt übernehme. Am 2. Mai 1939 schrieb eine Krakauer Zeitung, als der Führer Österreich mit dem Reich als deutsches Land vereinigte, hätten Schlesien und Ostpreußen, die polnisch seien, an die Polen abgetreten werden müssen, denn diese Gebiete seien rein polnisch, und in ihnen werde nur künstlich ein deutsches Element erhalten. Polen brauche einen weiteren Zugang zum Meer als den bisherigen. Am 4. Mai 1939 wurde in der Pölsanö Universität eine Kundgebung gehalten, bei der ein Redner Folgendes zum Ausdruck brachte: Deutschland sei aus einem ehemaligen Vasallenstaat Polens entstanden. 1410 habe man die Deutschen bei Tannenberg geschlagen, jetzt aber werde man sie bei Berlin zusammenhauen. Dieser Redner verkündete dann außenpolitische Forderungen der polnischen Jugend, nämlich die Rückgabe Danzigs, Einverleibung Ostpreußens und Schlesiens seien als Mindestforderungen zu betrachten, deren Erfüllung die gerechte oder Grenze für Ulustrowani Kojekotzienni 91 Polen mit sich bringen würde. Über dieses Minimum hinaus forderte der Redner auch noch das Lausitzer Gebiet für Polen. Ein weiterer Redner namens Nowacki stellt die Behauptung auf, dass die gemeinsame Grenze Deutschlands und Polens heute ungefähr 2700 Kilometer betrage. Nach der Besetzung Ostpreußens und nach der Errichtung der Oder-Grenze bis Stettin werde sie nur 700 Kilometer lang sein, aber nach dem Sieg von Berlin würde sie kaum mehr als 400 Kilometer betragen. Durch diesen gewaltigen polnischen Sieg, der den unvermeidlichen Krieg mit Deutschland krönen werde, würde Polen ganz Europa beherrschen. Am 4. Juni 1939 schrieb eine Krakauer Zeitung, indem sie eine Geschichtskarte Deutschlands aus dem Jahre 1000 veröffentlichte: Unsere Küste erstreckte sich einst von Lübeck bis Danzig. Jetzt ist uns davon nur ein kleiner Rest geblieben, der in westlicher Richtung um etwa 200 Kilometer erweitert werden müsste, da bis dahin das polnische Siedlungsgebiet reichte. Am 10. Juni 1939 wurde auf einer Tagung des Westverbandes in Warschau darauf hingewiesen, dass Ostpreußen Polens Lebensraum sei. Man stehe zurzeit vor der wichtigen Aufgabe, die polnische Expansion auf dieses urpolnische Gebiet zu lenken. In Polen müsse die Wahrheit verbreitet werden, dass der in Ostpreußen lebende Masure mit dem in Polen lebenden Masuren eines Blutes sei. Am 2.7.1939 erklärte Oberst Wender, der Stabschef des Lagers der Nationalen Einigung, auf einer Bezirksversammlung in Tyschen: Die jetzige Grenze des polnischen Staates deckt sich nicht mit den historischen Grenzen. Polen, das niemals eine Verringerung seiner Rechte in Danzig zulassen werde, habe nicht nur etwas zu verteidigen, sondern sogar noch etwas zu erobern. In diesem Versammlungslokal waren Schilder mit den verschiedensten Aufschriften angebracht, darunter folgende: Vorwärts über die oder wir fordern den Boden, woher unser Volk stammt, bis zur Breslauer Burg. Außer Oberst Wender hielt auch der Generalkommissär des Bezirks Schlesiens eine Ansprache, in der er UA sagte: Im Kamendenkrieg verliere Polen nichts von seinen bisherigen Errungenschaften. Im Gegenteil. Dieser Krieg, der für uns siegreich ausgehen wird, muss uns das Oppelner Schlesien und Ostpreußen zurückbringen. In einem Telegramm an den Jugendführer des polnischen Regierungslagers heißt es wörtlich: Wir glauben fest daran, dass der kommende Krieg, ein Krieg um ein größeres Polen, mit einem neuen Tannenberg enden wird. In dieser Überzeugung hängen wir feierlich vor dem Heim unserer Organisation die Landkarte des Polens von morgen auf, dessen Grenze gegenüber Deutschland Kraft des historischen Rechtes die Oder bilden wird. Wir versprechen, so Gott es will, wenn der oberste Führer ruft, mit unserem Blut diese Grenze festzusetzen. Am 7. August 1939 schrieb der Ilustrowani Kojekotzienni: Wenn Deutschland befiehlt, zu verkünden, dass es Danzig schon ohne Krieg eingenommen hätte, so muss man feststellen, dass die Geschütze donnern würden, wenn Deutschland sich bemühen würde, den Hafen über die Weich-Sel-Mündung zu besetzen. Tags darauf schrieb die konservative Zeitung SAS: Wenn die Behörden der freien Stadt Danzig Polen vor eine vollendete Tatsache zu stellen beabsichtigen, dann würden die polnischen Geschütze dröhnen trotz der Neigung, die die polnische Nation für die alten Mauern Danzigs hege. 92 und die Krone zu all diesen Äußerungen setzt Herr R.Y.D.Z. Zmeklai selbst auf in einer Rede, die schon etwas länger zurückliegt. In ihr heißt es: Wir werden bald gegen den deutschen Erbfeind marschieren, um ihm endgültig die Giftzähne auszubrechen. Die erste Etappe auf diesem Marsch wird die Besetzung von Danzig sein. Wenn erst Danzig und Ostpreußen zum polnischen Mutterland zurückgekehrt sind, wird auch Deutschland über den Abschluss eines besonderen Vertrages im Osten mit sich reden lassen. Haltet euch bereit für den Tag der Abrechnung mit dem arroganten Germanenblut. Die Stunde der Rache ist nahe. Zu alledem möchte ich, und das dürfte vor allem für das Ausland von Interesse sein, feststellen, dass diese Auslassungen nur eine kleine Blütenlese dessen darstellen, was in Wirklichkeit in den letzten Monaten in Polen geredet und geschrieben worden ist. Im Einzelnen zu alledem Stellung zu nehmen, ist uns unmöglich. Die Antwort, die wir darauf zu geben haben, kann zusammengefasst werden in wenigen Worten: Polen mag Folgendes zur Kenntnis nehmen. Erster. Kriegsdrohungen, und mögen sie noch so herausfordernd sein, schrecken uns keineswegs und werden in Danzig keinerlei Anzeichen von Angst hervorrufen. Zweiter. Wir Nationalsozialisten haben dafür gesorgt, dass die Danziger Bevölkerung in dieser spannungsreichen Zeit ihre Nerven nicht verliert, weil sie aufgrund der bisherigen Erfahrungen das Vertrauen zur nationalsozialistischen Führung hat, dass diese im gegebenen Augenblick das Richtige tut. Dritter. Wir haben in Danzig in den letzten Wochen alles getan, um jeden Überfall oder Handstreich, ganz gleich, welcher Art, auf Danzig abzuwehren und Entspritz-CHIND zu beantworten. 4. Polen mag sich darüber im Klaren sein, dass Danzig nicht allein und verlassen auf dieser Welt steht, sondern das Großdeutsche Reich, unser Mutterland und unser Führer Adolf Hitler jederzeit entschlossen sind, im Falle eines Angriffs von polnischer Seite in der Abwehr desselben uns zur Seite zu stehen. Uns allen und darüber hinaus dem ganzen deutschen Volk und auch den vernünftigen Ausländern dürfte klar geworden sein, dass es angesichts derartiger sich immer wiederholender Äußerungen durch Polen nicht so weitergehen kann. Allen friedensliebenden Menschen muss allmählich klar werden, welch ein Verbrechen durch das Wössäilö-Diktat in Bezug auf Danzig und die Grenzziehung im Osten begangen worden ist. Ich möchte aber besonders betonen, dass nicht nur wir Deutsche einschließlich der Danziger dieser Ansicht sind, sondern dass es sehr viele maßgebende und bekannte Männer im Ausland, besonders in England und Frankreich, gibt, die die Unhaltbarkeit der gegenwärtigen Situation im Osten Europas, insbesondere der Danziger, seit 20 Jahren immer wieder zum Ausdruck gebracht haben. Ich darf nur einige Äußerungen maßgebender Ausländer vorlesen. Ein maßgebender Franzose, ein früherer Gesandter II, schreibt in seinem Buch, diese Lösung im Osten ist eines der zahlreichen Beispiele der Heuchelei, die bei der Ausarbeitung der Wössäilö-Verträge vorherrschte, die dem Krieg ein Ende machen sollten. Ein anderer bedeutender Franzose namens Tully, schreibt in seinem Buch, als er nach einer Besichtigung des Ostens, Danzigs und Ostpreußens an der Dreiländerecke steht und über das Land sieht, vor dem Kriege herrschte dort reiches Leben, heute nicht mehr. Das ist der Tod. Kein Schiff, kein Schleppkahn, nicht einmal eine Barke. Nichts, soweit der Blick reicht. Von der Höhe meines Beobachtungspostens übersehe ich den Flusslauf, kein Schiff am Horizont, wo frühe Lastkähne, Schleppzüge, ja sogar große Schiffe stromauf, stromabfuhren und Reichtum und Überfluss mit sich führten. Lloyd George, der berühmte Engländer, erklärte in einer Rede vor dem Unterhaus, zwei Polen ist das allerletzte Land, welches ein Recht hat, sich über den Wössäilö-Vertrag zu beklagen, da es ihn nicht erkämpft hat. Polen hat seine Freiheit nicht erobert, und mehr als jedes andere Land muss es daher jedes Komma dieses Vertrages beachten. Es verdankt seine Freiheit Frankreich und England. Ein anderer Franzose III, schreibt in einem Buch, die Frage des freien und sicheren Zugangs zur See ist in einer Weise entschieden worden, die man nur als UN-gerecht bezeichnen kann. In Wirklichkeit hat man Polen zwei Zugänge zum Meer gegeben anstelle des einen, und noch dazu in einer Form, dass sie Deutschland einen doppelten und sehr schweren Schaden zufügten. Durch die Ausdehnung Polens bis zur See ist Deutschland völlig von Ostpreußen abgeschnitten. Das ist der erste schwere Schaden, dem man einen zweiten gleichfalls sehr schweren hinzufügte, die Abschneidung Danzigs von Deutschland und seine Einrichtung als freie Stadt, die für Polen der freie und sichere Zugang zum Meer sein sollte. Und wieder ein anderer Franzose schreibt, leider befindet sich Polen infolge seiner geografischen Lage zwischen zwei großen Nationen, Deutschland und Russland, die mehr als 200 Millionen Einwohner haben, in einer furchtbar gefährlichen Lage. Von allen europäischen Staaten ist Polen allein im Streit mit allen seinen Nachbarn, mit Deutschland, mit der Ukraine, mit Russland und mit Litauen. Man hört es krachen im polnischen Haus, schreibt dieser Franzose. Polen, so schreibt er weiter, wird morgen nur noch ein Traum sein. Dieser Franzose, ein früherer Gesandter, schreibt weiter, in wie viel Zeit wird sich der endgültige Zusammenbruch Polens vollziehen? Das ist schwer vorauszusehen. Sehen wir nur zu, wir Franzosen, dass wir nicht unter seinen Trümmern mitbegraben werden. Er schreibt weiter, eine vierte und diesmal endgültige Teilung Polens wird zweifellos seinem Leben ein Ende bereiten. Ich betone ausdrücklich, das hat kein Deutscher geschrieben, sondern ein Franzose. Ein weiterer französischer Senator IV, erklärte im Jahre 1927 dem Vertreter einer deutschen Zeitung gegenüber, der Danziger Korridor ist ein Dorn im deutschen Fleisch. Alle Staatsmänner Europas sollten sich bemühen, für diese Frage eine Lösung zu finden. Sie sollten Tag und Nacht darüber nachdenken. Der berühmte französische Schriftsteller Naudiau erklärt, die Engländer glauben, dass, was auch immer kommen mag, es unerträglich ist, dass Danzig und was man den polnischen Korridor nennt, lange vom Reich getrennt bleiben darf. Ein anderer Franzose namens Renfier Mertel schreibt in seinem Buch, haben wir den Mut, es zu schreiben, die Sieger haben Unrecht gehabt, den Danziger Korridor zu schaffen. Sie haben einen schweren Fehler begangen. Sie haben gegen das Recht und gegen die Menschlichkeit gehandelt, als sie Ostpreußen und Danzig von Deutschland trennten. Man schneidet nicht den lebendigen Körper eines großen Volkes in zwei verschiedene Stümpfe. Das deutsche Volk ist einmütig darin, den Danziger Korridor für unmöglich und unerträglich zu erklären. Das schreibt wiederum ein Franzose. Man schneidet ein Staatswesen nicht in zwei Teile. Derselbe Franzose schreibt über Danzig, man hat den Freistaat Danzig geschaffen. Danzig ist eine deutsche Stadt. Sie ist ihrer Art, ihrem Wesen nach deutsch. Die Deutschen bilden dort 96 von H, aber die Polen 2 von H der Bevölkerung. Danzig ist ein Freistaat, nur dem Namen nach, in Wirklichkeit ist Danzig mit Polen zusammengekettet. Der Franzose schreibt weiter, Polen hat auf dem schönen Strand der Westerplatte ein gewaltiges Munitionsdepot angelegt, das eine ständige Gefahr für die Stadt darstellt. Polen richtet den Handel des Hafens zugrunde, das schreibt ein Franzose. Derselbe Franzose schreibt weiter, der Korridor und Danzig sind Unmöglichkeiten, monstrehafte Missgeburten, Sünden gegen die Vernunft und den gesunden Menschenverstand. Diese ungerechten Machenschaften gehören zu den politischen Fehlern, die unsere Nachkommen einmal in Erstaunen setzen werden. Der vorhin bereits genannte französische Schriftsteller Naudiau erklärt weiter, kurz und bündig, ich beschränke mich darauf, Danzig zeigt alle Merkmale einer alten deutschen Stadt. Man verletzt das Selbstbestimmungsrecht der Völker, wenn man die Stadt Danzig, deren Seele zutiefst deutsch ist, vom Reiche trennt. Eine amerikanische Zeitung 4, hat vor einigen Wochen geschrieben, Danzig ist deutsch. Wenn Hitler Danzig will und die Danziger zu Hitler wollen, dann sehen wir nicht ein, warum ein Krieg sie daran hindern soll. Wir sehen nicht ein, warum die Jugend Englands und Frankreichs aufgepeitscht wird, für Danzig zu sterben. Danzig ist für England nicht die Knochen eines einzigen britischen Soldaten wert. Ein bekannter englischer Schriftsteller, Leo, schreibt 5. Außerdem hat Polen seitdem selbst den Beweis geliefert, dass für sein wirtschaftliches Wohlergehen der Danziger Hafen nicht notwendig war, denn es hat in einer Entfernung von wenigen Kilometern einen anderen Hafen gebaut, der mit Danzig in direkten Wettbewerb getreten ist. Die Staatsmänner von Versailles, die Danzig wieder die Stellung verschaffen wollten, die es zwischen der Mitte des 15. und dem Ende des 18. Jahrhunderts eingenommen hatte, haben die Geschichte nicht ganz verstanden. Ist die freie Stadt Danzig nur dem Namen nach frei? Die Stellung Danzigs ist von der damaligen Recht abweichend, denn heute der berühmte Engländer Churchill, einer der größten deutschen Hasser, erklärte im englischen Unterhaus vor einem Jahr, wenn die englische Regierung wirklich etwas zur Förderung des Friedens tun wolle, dann solle sie für Revision der Friedensverträge sorgen. England solle die Führung übernehmen und die Frage Danzigs und des polnischen Korridors aufrollen. Solange diese Fragen nicht gelöst werden, bestünde keine Hoffnung auf einen dauernden Frieden. Das sagt der Engländer Churchill. In einer französischen Zeitung 2, stand 1933 geschrieben, seit 5 Jahren treten wir für die Vertragsrevision ein und vor allem für die Beseitigung des Danziger Korridors, der einen unhaltbaren Zustand in Europa geschaffen hat. Während ich anfangs auf Protest und Verständnislosigkeit stieß, schreibt dieser Franzose 2, stimmen mir heute die Zuhörer rückhaltlos bei, man solle den Deutschen Danzig und den Korridor zurückgeben. Der Franzose schreibt weiter, wenn ich ein Deutscher wäre, gäbe es für mich keine andere Frage als die der Beseitigung des Danziger Korridors. Frankreich hätte sich niemals einen Korridor von Nancy nach Le Havre gefallen lassen. Lloyd George erklärte bereits kurz nach der Niederlegung des Versailles-Diktats 4 der Vorschlag der polnischen Kommission, 2,1 Millionen Deutsche der Aufsicht eines Volkes von anderer Religion zu unterstellen, das noch niemals im Laufe seiner Geschichte die Fähigkeit zur Selbstregierung bewiesen hat, muss meiner Beurteilung nach früher oder später zu einer neuen Auseinandersetzung in Osteuropa führen. In einer englischen Zeitung 5, schreibt ein Engländer 6, am 10. Juli 1939, man braucht nur die freie Stadt Danzig zu besuchen, um die Tragödie zu begreifen, in die die Einwohner, die für immer deutsch sind, durch die Regelung nach dem Kriege gebracht worden sind. Weil wir Engländer Teil daran hatten, sind wir verantwortlich für die teilweise Ruinierung dieser alten schönen Hansestadt, und die Pflicht Großbritanniens ist es, die Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen und sie nicht zu vergrößern durch Ministerreden. Ein weiterer Engländer schreibt in einer englischen Zeitung 2, am 14. Juli DJ, warum sollen wir Schutzmann spielen? Diejenigen, die einen Krieg wegen Danzig mit seiner deutschen Bevölkerung anfangen wollten, müsste man als kriminelle Irre betrachten. Wir Engländer haben genug gefährliche Probleme zu Hause, ohne anderwärts den Schutzmann zu spielen. Wieder ein anderer Engländer schreibt in einer Zeitung, im Juli, warum sollten junge Briten und Franzosen getötet und verstümmelt werden, um eine deutsche Stadt daran zu hindern, nach Deutschland zurückzukehren, um Polen zu erhalten, eine Nation von ungebildeten, meist analphabetischen Menschen, die von feudalen Großgrundbesitzern ausgebeutet und von einer militärischen Diktatur beherrscht werden, das schreibt ein Engländer, kein Deutscher, das möchte ich ausdrücklich betont haben. Alle diese Äußerungen, das möchte ich besonders betonen, haben nicht Deutsche, sondern Franzosen und Engländer gemacht. Wir Danziger bestätigen diese Auslassungen im vollsten Umfange. Besser könnten auch wir Deutsche den berechtigten deutschen Anspruch nicht interpretieren als diese Ausländer, die wir vor aller Welt als unsere Kronzeugen anrufen. Wenn ich bisher nur Äußerungen von Ausländern zur Danziger Frage und den damit zusammenhängenden Problemen wiedergegeben habe, so möchte ich nun noch besonders unseren eigenen Standpunkt klarstellen. Es ist im Augenblick, wenn man in der Weltpresse nachliest, so, dass sich alle Völker, besonders Engländer und Franzosen, nicht zu vergessen besonders die Polen, mit der Danziger Zukunft beschäftigen. Sie tun gerade so, als ob Danzig Englisch oder Französisch oder Polnisch wäre. Wenn jemand überhaupt ein Recht hat, sich über die Zukunft Danzigs Gedanken zu machen, dann sind wir Danziger es selbstständig. Es ist in erster Linie unsere ureigenste Angelegenheit, die Gestaltung unseres Lebens und unserer Zukunft zu bestimmen. Wir stellen dazu Folgendes fest. 1. Danzig ist seit seiner Gründung, das sind rund 8 Jahrhunderte, immer eine urdeutsche Stadt gewesen. 2. In Danzig haben während seiner ganzen Geschichte bis zum Jahre 1919 nur Deutsche zu bestimmen gehabt. Die Danziger haben sogar im Jahre 1576 den polnischen König Stefan Beitari mit Waffengewalt zurückgeschlagen und zur Kapitulation gezwungen, als er versuchte, die Rechte, besonders die Seeherrschaftsrechte, der alten deutschen Hansestadt zu schmälern. Die heutigen Danziger fürchten die Kanonen RYDZ Miglüs ebenso wenig, wie ihre Väter die Kanonen des polnischen Königs gefürchtet haben. 3. Danzig wurde im Jahre 1919 trotz mehrfachen einmütigsten Protestes seiner Bevölkerung vom Mutterlande abgetrennt. Die vom amerikanischen Präsidenten Wilson in seinen 14 Punkten angekündigte Selbstbestimmung der Völker wurde durch diese willkürliche Handlung auf das Rücksichtsloseste mit Füßen getreten. 4. Die seit der Abtrennung vergangenen Jahre haben den unwiderleglichen Beweis erbracht, dass Danzig und seine Bevölkerung wirtschaftliche und kulturelle Schädigungen aller Art erlitten haben. Allein die Tatsache, dass dem Danziger Hafen, der Polens einziger Zugang zum Meere sein sollte und dessentwegen man Danzig vom Reich abgetrennt hat, immer mehr mit einer grausamen Planmäßigkeit die Lebensgrundlagen von polnischer Seite entzogen worden sind, so dass der Danziger Hafen schon heute gegenüber Gdynien an zweiter Stelle steht, beweist, dass Danzig von Polen nur wirtschaftliche Nachteile und keine Vorteile hat. Die Ehrverletzungen, die in den letzten 20 Jahren den Deutschen in Danzig durch besondere polnische Maßnahmen zugefügt wurden, stehen auf einem besonderen Blatt. 5. Diese fortwährenden Schikanierungen der Danziger durch Polen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens und der Umstand, dass Danzig ohne Befragen seiner Bevölkerung vom Reich abgetrennt wurde, ist seit 20 Jahren für alle Danziger Veranlassung zu dem Ruf, wir wollen zurück zum Reich. 6. Die Danziger Bevölkerung ist sich heute vollständig darüber im Klaren und glaubt felsenfest, dass die Stunde der Befreiung kommt, das heißt, dass Danzig wieder zum Deutschen Reich zurückkehrt. 7. Die Danziger schauen in seltener Geschlossenheit und mit besonderer Liebe und Verehrung auf ihren Führer Adolf Hitler, von dem sie überzeugt sind, dass er ihren Wunsch nach Heimkehr ins Reich erfüllt und damit dem Selbstbestimmungsrecht der Danziger wieder Geltung verschafft, welches man ihnen im Jahre 1919 verweigerte. In dieser feierlichen Stunde, glaube ich, können wir nichts Besseres tun, als zu geloben, dass wir zusammenhalten wollen, ganz gleich, was kommen mag, dass wir jeden Angriff auf diesen heiligen deutschen Boden mit den uns zur Verfügung stehenden Kräften entschlossen abwehren werden und jeden Befehl unseres Führers Adolf Hitler, den er uns gibt, zur Ausführung bringen. Möge der Tag nicht mehr fern sein, an dem wir wiederum hier zusammenkommen, nicht mehr zu einer Protestkundgebung, sondern zur Feier der Wiedervereinigung Danzigs mit dem Großdeutschen Reich. 43 Bericht des deutschen Geschäftsträgers Thomsen vom 10-8-1939 aus Washington an das Auswärtige Amt ADAPBD. 7 Nummer 9 Telegramm Washington, den 10. August 1939 17:27 Ankunft, 11. August 2:20 sowohl in korrespondierenden Meldungen wie in Leitartikeln über Lage in Europa beharrt amerikanische Presse bei ihrer Methode, Öl ins Feuer zu gießen und mit üblichen Sensationshaschereien Ausbruch europäischen kriegerischen Konflikts diesmal nach Einbringung Ernte vorauszusagen. Verantwortlichkeit wird vorsorglich schon jetzt deutscher Führung zugeschoben, die offensichtlich entschlossen sei, wegen Danzig-Frage ganz Europa in Krieg zu stürzen. Wenn auch Danzigs deutscher Charakter hier nirgends bestritten wird, wird seine Rückgliederung ins Reich als Vernichtung polnischer Unabhängigkeit und damit Bedrohung europäischen Friedens 98 dargestellt. Zustand erinnert an Lage in Tschechien Kriegsseptember 1938, polnische Provokationen werden als bestellte Arbeit der Gestapo und SS bagatellisiert. Vorzüglich auf diese Stimmungsmache abgestellt ist das hier sehr beachtete gestrige Interview des soeben aus Warschau zurückgekehrten hiesigen polnischen Botschafters, wonach nur noch ein Wunder eine friedliche Lösung herbeiführen könne und angesichts der polnischen Langmut Krieg oder Frieden lediglich von der deutschen Führung abhängig sei. Englische Propaganda wird hier wie 1914 bereitwillig aufgenommen. Churchills Rundfunkansprachen dienen ebenfalls ausschließlich Festlegung deutscher Kriegsschuld. Alle diplomatischen und sonstigen Vorgänge in Deutschland werden vorwiegend als deutsche Kriegsvorbereitungen durch die hiesige Presse ausgewertet, so zum Beispiel Besuchssakis und Chanöys, die deutschen Heeres- und Flottenmanöver, die Propagierung der Stärke des Westwalls, die Besichtigungsfahrt des Beauftragten des Vierjahresplans, die vom Reichsinnenministerium angeordnete neue Registrierpflicht, die Reise Försters zum Befehlsempfang nach Berchtesgaden. Italiens angebliches Widerstreben gegen deutsche Kriegspolitik wird bei jeder Gelegenheit hervorgehoben. Im Gegensatz hierzu glauben besser unterrichtete Kreise zu wissen, dass die Thomsen-englische Regierung in Warschau dringend zur Mäßigung rate. 44 Aufzeichnung des vortragenden Legationsrates Schnurre über seine Unterredung mit dem Sowjetgeschäftsträger Astachau am 10.8.1939 ADAP BD. 7 Nummer 18 Berlin, den 10. August 1939 der Sowjetgeschäftsträger Astachau war heute um 11 Uhr zu einer einstündigen Besprechung bei mir. Zunächst wurde die Reise der deutschen Teilnehmer an der landwirtschaftlichen Ausstellung in Moskau besprochen. Ich fragte sodann Astachau, ob er etwas Neues aus Moskau über die zwischen uns besprochenen Fragen hätte. Er bejahte dies und brachte Folgendes vor, die zwischen uns gesprächsweise erörterte Frage, ob in der Präambel des Kreditvertrages ein politischer Gedanke aufgenommen werden sollte, sei auch in Moskau geprüft worden. Man hielt es für richtiger, den Kredit- und Wirtschaftsvertrag nicht in Zusammenhang mit politischen Formulierungen zu bringen. Es wäre dies etwas ein Vorgreifen in die Zukunft. Ich erwiderte Herrn Astachau, dass dies auch unsere Auffassung sei. Astachau sprach dann davon, dass er nochmals aus Moskau eine ausdrückliche Weisung bekommen habe, zu betonen, dass die Sowjetregierung die Verbesserung der Beziehungen zu Deutschland wünsche. Hierdurch werde seine Erklärung, die er mir beim letzten Male abgegeben habe, noch verstärkt. Ich benutzte dies, um in dem nun folgenden Gespräch Astachow Folgendes zu sagen: Wir hätten mit Befriedigung davon Kenntnis genommen, dass der Sowjetregierung daran gelegen sei, das Gespräch über die Verbesserung der deutsch-sowjetischen Beziehungen fortzuführen. Wir hätten gewünscht, dass Molotow uns seine Grund 99 sätzliche Auffassung über die sowjetische Interessenlage mitteilte, um weitere GI-Spräche besser in Gang zu bringen, und hätten geglaubt, dass es unsererseits verfrüht wäre, konkrete Fragen zu erörtern, solange wir nicht wüssten, wie sich die sowjetischen Interessen darstellten. Nun wäre aber immerhin eine Frage recht aktuell, und zwar Polen. Der polnische Größenwahnsinn, der von England gedeckt werde, triebe Polen zu immer neuen Provokationen. Wir hofften nach wie vor, dass Polen irgendwie Vernunft annehme, so dass eine friedliche Lösung erreicht werden könnte. Wenn dies nicht geschehe, so sei es möglich, dass gegen unseren Willen und gegen unsere Wünsche auch eine kriegerische Lösung erfolgen müsste. Wenn wir uns, wie wir dies nunmehr verschiedentlich getan hätten, Moskau gegenüber zu einem großzügigen Interessenausgleich bereit erklärt hätten, so sei es für uns wichtig zu wissen, wie sich die Sowjetregierung zu der Frage Polen stelle. In Moskau würden ja nunmehr, nachdem die politischen Verhandlungen zu keinem Ergebnis geführt hätten, militärische Verhandlungen mit England und Frankreich geführt. Wir glaubten kaum, dass entgegen der klaren Interessenlage sich die Sowjetregierung an der Seite Englands festlegen und sich ebenso wie England zum Garanten polnischer größenwahnsinniger Aspirationen machen würde. Es wäre natürlich ein schlechtes Ende für die deutsch-sowjetischen Besprechungen, wenn als Ergebnis der Moskauer Militärverhandlungen doch eine Art Militärallianz unter Beteiligung der Sowjetunion gegen uns beabsichtigt sei. Das wären daher Fragen, die uns in diesem Stadium unserer Besprechungen interessierten und von denen letzten Endes auch die Erfolgsaussichten der deutsch-sowjetischen Verständigung abhingen. Also einmal die Einstellung der Sowjetunion gegenüber der polnischen Frage und zweitens die Absichten, die man in Moskau in den Militärverhandlungen mit England und Frankreich verfolge. Ich könne Herrn Astachow nochmals versichern, wie dies ja schon verschiedentlich geschehen sei, dass auch im Falle einer kriegerischen Lösung die deutschen Interessen in Polen durchaus begrenzt seien. Sie brauchten in keiner Weise mit irgendwelchen sowjetischen Interessen zu kollidieren, wir müssten diese Interessen nur kennen. Wenn das Motiv für die von Moskau geführten Verhandlungen mit England das Gefühl der Bedrohung durch Deutschland im Falle eines deutsch-polnischen Konflikts sei, so seien wir unsererseits bereit, der Sowjetunion jede gewünschte Sicherheit zu geben, die sicherlich mehr Bedeutung haben würde als eine Unterstützung durch England, die in Osteuropa doch niemals effektiv werden könnte. Astachow war sehr interessiert, hatte aber natürlich keinerlei Instruktionen aus Moskau über das Thema Polen oder über das Thema der Moskauer Verhandlungen zu sprechen. Er verbreitete sich jedoch im Verlaufe des Gesprächs von sich aus ziemlich ausführlich über beide Themen. Die englischen Verhandlungen seien aufgenommen worden, als von einem deutschen Verständigungswillen noch nichts zu spüren gewesen sei. Die Verhandlungen seien mit wenig Enthusiasmus aufgenommen worden, aber man habe sie führen müssen, weil man sich gegen eine deutsche Bedrohung habe decken müssen und die Hilfe da hätte nehmen müssen, wo sie angeboten wurde. Die Situation sei sicherlich verändert, seitdem die Gespräche mit Deutschland in Gang gekommen wären. Man könne aber nun nicht einfach das abbrechen, was wohl erwogenen Gründen angefangen habe. Zu welchem Ende die Fehmarnaushandlungen führen würden, wäre seiner Auffassung nach unsicher und es wäre 100 durchaus möglich, dass auch seine Regierung die Frage als völlig offen betrachte. Auch unser heutiges Gespräch werde ebenso wie die bisher geführten sicherlich in dieser Richtung wirken. Zur Frage Polen sagte er, dass es ihm zweifelhaft schiene, ob er über dieses massive Problem eine konkrete Antwort aus Moskau bekommen würde. Es hieße in diesem Stadium der Besprechungen wohl etwas den Karren vor den Gaul zu spannen, wenn man die Frage Polen jetzt schon definitiv zur Erörterung stellen wolle. Astachow versuchte zu erfahren, ob in den nächsten Tagen mit deutschen Entscheidungen in der polnischen Frage zu rechnen sei und welches die deutschen Ziele gegenüber Polen wären. Ich wich der Beantwortung dieser Frage aus und habe dem Thema jedenfalls nicht diese Dringlichkeit gegeben. Astachow will berichten und auf die Fragen zurückkommen. Eine gesprächsweise gestellte Frage nach der etwaigen Rückkehr seines Botschafters konnte Astachow nicht beantworten. Im Gegenteil, er fragte mich, ob wir nichts aus Moskau über Herrn Merikalo gehört hätten. Er betonte jedoch, dass es für unsere Gespräche völlig gleich sei, wer in Berlin als amtlicher Vertreter der Sowjetregierung fungiere. Getz. Schnurre 44a Unterredung Adolf Hitlers mit dem Völkerbundkommissar Burkhardt am 11. August 1939 auf dem Obersalzberg aus, Karl J. Burkhardt, meine Danziger Mission 1937-1939 S339-348 hier der Bericht über den Besuch und das mit dem Diktator geführte Gespräch, wie ich ihn am 13. August in Basel den beiden Vertretern von Lord Halifax und von Minister Georges Barnett, Roger Meikins und Minister Pierre Arnal, abstattete, ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Flug gehabt. Meine Condor-Maschine ist nicht so schnell wie die Douglas-Maschinen, aber sie ist solider und als Militärflugzeug nützlicher. Sie hält Geschützfeuer besser aus. Sie haben eine anstrengende Woche gehabt. Ich weiß, dass Sie Ihr Bestes getan haben, um eine friedliche Lösung zu finden, aber, sein freundlicher Ausdruck verwandelt sich nun in eine drohende Maske, all Ihre Arbeit ist durch die Polen verdorben worden. Ich habe Förster G.E. solle über den Vertreter des Völkerbundes arbeiten. Ich liebe diese Einrich sagt, er tun nicht, aber ich muss zugeben, dass der Völkerbund in der Saar- und der Danzigö-Frage im Allgemeinen in korrekter Weise verfahren ist. Ich unterstreiche, dass Förster auf meine Instruktionen hingehandelt hat, denn ich weiß, dass sie objektiv sind. Trotz wirtschaftlicher Repressalien und Drohungen hat Förster nicht in übertriebener Weise gehandelt. Aber die Polen, die noch immer, wie ich glaube, Mitglieder des Völkerbundes sind, machen keinen Gebrauch davon. Am letzten Freitag, dem Tag der Überreichung des polnischen Ultimatums, würde ein Telefonanruf bei ihnen genügt haben. Die Polen wussten, dass Gespräche möglich waren. Sie hätten keine Not zu senden brauchen. Herr Förster stimmte hierzu. B. Die Verhandlungen sind wegen Kleinlichkeit abgebrochen worden. H. Ärgerlich, das ist beklagenswert in einem solch ernsten Augenblick. Schodaki hat auf die Anweisung von Beck Schritte unternommen, zwei Tage bevor die 101, die Presse sagte, dass ich den Nervenkrieg verloren hätte, dass die Jarö-Angelegenheit im Begriff war, geregelt zu werden. Er schickte eine grobe telefonische Botschaft. Während Kreiser bestritt, dass irgendwelche Maßnahmen gegen die Zollbeamten ergriffen worden seien, posaunte Beck alles in der Presse aus. Wütend hungen die richtige Behandlung für mich sein, dass wir nachgegeben hätten, als die Polen festblieben, dass ich voriges Jahr nur geblufft hätte und dass mein Bluff durch den polnischen Mut, den die Tschechen nicht besessen hätten, geplatzt sei. Ich habe idiotische Erklärungen in der französischen Presse gesehen, dass ich meine Nerven verloren habe, die Polen aber die ihren behalten hätten. Hitler wurde so zornig, dass er einige Augenblicke unfähig war, weiter zu sprechen. B. Sie geben diesen Journalisten zu viel Ehre, wenn sie ihre Äußerungen so ernst nehmen. Ein Reichskanzler sollte über solchen Kleinigkeiten stehen, im englischen Bericht abweichend und auch vom französischen Bericht verschieden wiedergegeben. Der Inhalt des Satzes ergibt sich aus Hitlers Erwiderung. H. Ruhig, ich kann das nicht. Als Proletarier kann ich wegen meiner Abstammung, meines Aufstiegs und meiner Wesensart die Dinge nicht in dieser Weise sehen. Die Staatsmänner müssten dies begreifen und damit rechnen, wenn sie eine Katastrophe vermeiden wollen. Es ist nicht wahr, dass die britische Regierung keinen Einfluss auf die Presse hat. Die Presse schweigt, wenn die Regierung es wünscht. Kraschendö, der Staatssekretär, hat den polnischen Botschafter kommen lassen und ihm gesagt, welche Stunde geschlagen hat. Das ist eine Antwort auf Ultimatum und auf den verlorenen Nervenkrieg. Fortissimo, wenn der kleinste Zwischenfall sich ereignet, werde ich die Polen ohne Warnung zerschmettern, so dass nicht eine Spur von Polen nachher zu finden ist. Ich werde wie ein Blitz mit der vollen Macht einer mechanisierten Armee zuschlagen, von der die Polen keine Ahnung haben. Hören Sie zu B, ich höre. Ich weiß, dass dies einen allgemeinen Krieg bedeuten wird. H. Erregt und fast beschwörend, dann soll es eben sein. Wenn ich Krieg zu führen habe, würde ich lieber heute als morgen Krieg führen. Ich würde ihn nicht wie das Deutschland Wilhelms II führen, das ständige Gewissensqualen wegen der vollständigen Anwendung seiner Waffengewalt hatte. Ich werde bis zum Letzten rücksichtslos kämpfen. Pause, ich sagte zu Lloyd George, wenn Sie ein Gefreiter gewesen wären im letzten Kriege und ich ein Minister, Sie, das ist England, würden heute in einer anderen Lage sein, als Sie es heute sind. Italien, und hier hatte ich den Eindruck einer leichten Unsicherheit, wird an meiner Seite kämpfen, was immer geschieht. Zögernd. Japan auch. Dank meiner Befestigungen werde ich den Westen mit 74 Divisionen halten. Der Rest wird gegen die Polen geworfen, die in 3 Wochen liquidiert sein werden. Die Schweiz hat nichts zu fürchten. Ich werde ihre Neutralität achten. Wo können Sie mich angreifen? In der Luft. Die Menschen versuchen, mich mit Zahlen und Demonstrationen der Aufrüstung, besonders in der Luft, zu beeindrucken. Hysterisches Gelächter. Ich lache, denn ich bin der Spezialist der Aufrüstung, nicht die anderen. Ihre Luftwaffe. England hat 135.000 Mann, Frankreich 75.000. Ich habe in Friedenszeiten 600.000 und 1 Million in Kriegszeiten. Meine Flak ist die beste der Welt, wie sich in Spanien erwiesen hat. Die Russen 102, und wir kennen sie besser als die meisten anderen Leute, hunderte unserer ÖFF-Offiziere haben in Russland gedient, haben keine Offensivkräfte und werden nicht den anderen die Kastanien aus dem Feuer holen. Ein Land mordet nicht seine Offiziere, wenn es beabsichtigt, einen Krieg zu führen. Wir schlugen die Russen in Spanien. Die Japaner haben sie auch geschlagen. Zornig. Man wird uns mit den Russen keine Gänsehaut machen. Ruhig. Dieses ewige Gerede über den Krieg ist Narrheit und macht die Völker wahnsinnig. Was ist denn die Frage? Nur, dass wir Korn und Holz brauchen. Des Getreides wegen brauche ich Raum im Osten, des Holzes wegen brauche ich eine Kolonie, nur eine. Wir können leben. Unsere Ernten sind im Jahre 1938 und dieses Jahr ausgezeichnet gewesen. Wir können leben, trotz des triumphierenden Geschreis anderer darüber, dass wir Hungers sterben. Wir haben diese Ernten erzielt dank der Zähigkeit unseres Volkes und vor allem wegen der Anwendung chemischer Düngemittel. Aber eines Tages wird der Boden genug haben und streiken wie ein Körper, der gedopt wird. Was dann? Ich kann nicht hinnehmen, dass mein Volk Hunger leidet. Soll ich denn nicht besser 2 Millionen auf dem Schlachtfeld lassen, als noch mehr durch Hunger zu verlieren? Wir wissen, was es ist, an Hunger sterben. Vielleicht gibt es bei Ihnen noch Apostel der Humanität, die sich an 1919 erinnern. Ich möchte nicht, dass sich das wiederholt. Kreischend. Ich will das nicht. Freihandel, offene Grenzen, das ist alles prächtig, wir haben es gehabt. Aber wenn alles von der Herrin der Meere abhängt, wenn wir einer Blockade unterworfen werden, dann ist es meine Pflicht, eine Situation zu schaffen, in der mein Volk von seinem eigenen Fett leben kann. Das ist die einzige Frage, alles andere ist Unsinn, ich habe keine romantischen Ziele. Ich habe keinen Wunsch, zu herrschen. Vor allem will ich vom Westen nichts, heute nicht und nicht morgen. Ich wünsche nichts von den dicht besiedelten Regionen der Welt. Hier suche ich nichts und ein für allemal, gar nichts. Aber ich muss freie Hand im Osten haben. Noch einmal, es ist eine Frage des Getreides und des Holzes, die ich nur außerhalb Europas finden kann. Das muss ich in ausreichender Menge haben. Ein für allemal, ich bin bereit, zu verhandeln und darüber zu sprechen. Aber der Punkt, an dem für mich jede Möglichkeit einer Verhandlung aufhört, ist da, wo man mich beschimpft und mich durch Ultimaten herausfordert. B. Ich kam hierher wegen Danzig. Ich habe keine Befugnis, über andere Dinge zu sprechen. Ein neuer Krieg wird der Zivilisation ein Ende bereiten. Das ist eine große Verantwortung für die Zukunft. Es ist besser, in Ehren zu leiden, als solch eine Verantwortung auf sich zu nehmen. Je stärker man ist, desto länger kann man warten. Je größer die eigene Ehre ist, desto mehr Angriffe kann man aushalten. Man hat mir gesagt, dass die Stärke Deutschlands klar aus seiner Geduld in der polnischen und Danziger Frage hervorgeht. Ha. Heftig, das ist sehr wichtig. Zu Förster. Wir müssen das diesem Ribbentrohl sagen. B. Ich bin vollkommen überzeugt, dass dieses Problem durch Verhandlungen gelöst werden kann und dass die Westmächte bereit sind, zu verhandeln. Ha. Heftig. Warum hetzen Sie dann die Polen auf, sich mit Ultimaten zu brüsten und uns Ultimaten zu schicken? 103b. Scharf. Es kann keine Rede davon sein. London und Paris üben beständig einen mäßigenden Einfluss in Warschau aus. Die Danziger Frage ist ganz einfach. Sie betrifft einen internationalen Komplex von Rechten, der nicht länger durch einseitigen Druck, durch Gewalt oder die Drohung mit Gewalt verletzt werden kann. Ha. Auf den Tisch hauend Besprechungen. Aber auf welcher Basis? Erinnern Sie sich an die Abrüstungsdiskussionen? Ich habe ein annehmbares Angebot an die Polen gemacht. Im März wollte ich, nachdem ich die Kriegsgefahr aus der Tschechoslowakei an meiner Südostflanke beseitigt habe, zwei schwelende Feuer, Memel und Danzig, austreten. Jedes Mal, wenn ich einen Schritt tue, der durch die Geschichte geboten ist, finde ich England und Frankreich auf meinem Wege. Was kann ich denn da tun? B. Vor dem 15. März galt das Argument des Volkstums. Es entsprach gewissen Naturrechten, die bestehenden internationalen Gesetzen entgegengesetzt waren. Es gab Leute, die mit diesem Argument sympathisieren. Ha, ja. Der 15. März hat das endgültig gemacht. Dieser Gesichtspunkt ist mir nicht fremd. Ich habe ihn schon vorher gehört. Aber eine akute Gefahr musste durch eine gemäßigte Lösung eliminiert werden, die besser war, als man im Ausland dachte. Ruhig, es hat vier schwere Zwischenfälle in der Tschechoslowakei gegeben. Für zwei von ihnen waren die Deutschen verantwortlich, sie sind bestraft worden. Die Intellektuellen waren gegen meine Lösung. Die Arbeiter und Bauern sind zufrieden damit, wie sie es immer mit einfachen Lösungen sind. Sie haben gar keine Vorstellung, wie viel Kriegsmaterial wir in der Tschechoslowakei gefunden haben. Es war überraschend, wir konnten kaum unseren Augen trauen, und alles in hervorragender Ordnung. Die Inventare wurden von unseren Soldaten sehr bewundert. Die Tschechen sind ausgezeichnete Beamte und waren es immer, sehr verschieden von den Polen. Die Generalstabspläne der Tschechen waren Bemühungen von Schuljungen, genau, bescheiden und engstirnig, sehr verschieden von den Generalstabsplänen der Polen, die wir besitzen und die alle Visionen Alexanders und Napoleons weit übertreffen. Ihre technische und organisatorische Seite ist aber beklagenswert. Unsere Soldaten sind fest entschlossen angesichts der polnischen Unverschämtheit. Letztes Jahr waren meine Generale vorsichtig, und ich hatte sie voranzutreiben. Dieses Jahr habe ich sie zurückzuhalten. Nach meiner Reichstagsrede umgaben mich meine Generale und sagten mit großer Achtung, Gott sei Dank haben die Polen nicht angenommen. Das wäre keine Lösung gewesen. Aber für mich ist es wahr, wenn ich sage, dass es eine Lösung gewesen wäre, nämlich mein Beitrag für die Sache des Friedens. Später hätte ich versucht, die Frage unserer Agrarbedürfnisse durch eine Konferenz zu regeln. Wie sehr hätten die Polen in diesem Bereich mitarbeiten können? Durch die exterritoriale Straße wäre den Polen kein Stein aus der Krone gefallen. Die exterritoriale Autobahn und die polnische Straße würden durch Brücken und Tunnels gegenseitig überbrückt worden sein. Sie hätten einander nicht behindert. Unsere abgetrennten Länder würden natürliche Verbindungswege mit dem Reich gehabt haben. Das ist wesentlich für mich. B. Ist diese Lösung endgültig ausgeschaltet? H. Aufmerksam. Leider endgültig ausgeschaltet durch die Polen. Nachdem sie diese Position eingenommen haben, können sie nicht mehr zurück. Das ist der 104 Jammer, lange Pause, Hitler steht auf und schlägt vor, mich durch seine Besitzung zu führen. Ha, auf der Felsterrasse, wie glücklich bin ich, wenn ich hier bin. Ich habe genug Mühe gehabt. Ich brauche nun meine Ruhe. B. Beziehungsvoll, sie drücken die Gefühle der ganzen Welt aus. Sie haben mehr als irgendein anderer die Chance, der Welt die Ruhe zu geben, die sie braucht. Ha, nein, es ist nicht so. Entlässt Förster, steht nervös und spricht leise. Wenn ich erkenne, dass England und Frankreich Polen zum Krieg anstacheln, dann würde ich den Krieg heute lieber haben als morgen, dieses Jahr lieber als nächstes Jahr führen, aber sicherlich sollte man einen vernünftigen Ausweg finden. Wenn die Polen dann sich absolut in Ruhe lassen, wenn sie nicht versuchen, mich mit falschen Karten zu überstechen, dann kann ich warten. Aber eine Bedingung ist, dass die Leiden unserer Minderheit in Polen aufhören. Man glaubt mir hier nicht. Aber ich habe befohlen, dass die sensationellen Fälle in der Presse nicht erwähnt werden, Kastrierung und so weiter. Sie regen die öffentliche Meinung zu sehr auf. Aber ich kann nun die Wahrheit nicht länger zurückhalten. Die Grenze der Duldsamkeit ist erreicht, ich bin fähig, Opfer zu bringen, zum Beispiel in Südtirol. Aber man zollt mir keine Anerkennung dafür, und man schreit, Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit. Ich kann politische Opfer bringen, aber alles hat seine Grenzen, ich habe es nicht immer gewusst, aber nun weiß ich es, dass England und Frankreich unzertrennbar zusammengehören. Das ist die Natur der Dinge. Ich intrigiere gegen diesen Tatbestand nicht, ganz verschieden von den anderen, die gegen meine Freundschaft mit Italien intrigieren. Ich habe 4 Jahre lang im Schützengraben gegen England und Frankreich gekämpft, und ich erkenne den Mut dieser beiden Völker an. Aber es gibt etwas in den Angelsachsen und den Amerikanern, was sie zutiefst von uns trennt. Was ist das? B. Vielleicht ist es die Treue gegenüber Verpflichtungen. H. Man kann verschieden auslegen. Wir erkennen unsere Taten als das an, was sie sind. Sie heucheln. Ich könnte Beispiele geben. B. Per X Pax Pakt haben eine ähnliche Wurzel, ebenso wie Friede und Freude. Bei den Deutschen ist es eher eine Sache des Gefühls. H. Wir sind ein Volksstaat, die Engländer ein Ampir. Wir sind ein Körper, England ist eine Assoziation. B. Bei den Tschechen und Slowaken fängt die Idee einer Assoziation an. H. Ruhig, das Protektorat ist für den Augenblick eine Notwendigkeit. Die Slowaken können tun, was sie wollen. Ich will keinen Druck auf sie ausüben. In dem Bericht der beiden Diplomaten ist nicht erwähnt, dass Hitler auf die Felsterrasse hinaustritt und nach den Worten, ich brauche nun meine Ruhe hinzufügte, sehen Sie, da drüben liegt Salzburg. Jahre konnte ich nicht hinüber in meine Heimat. Jetzt gibt es keine Grenzen mehr, ach wie gerne würde ich hier bleiben und als Künstler arbeiten. Ich bin ein Künstler, ich sagte darauf, das liegt doch ganz in Ihrer Hand, Hitler zuckte zusammen, wandte sich mit einem unvergesslichen, verzerrten Ausdruck und sagte dumpf, nein, nicht mehr, Sie können bleiben, da wo Sie sind, oder wenn Sie es wünschen, sich an Ungarn anschließen. Ich werde mich nicht widersetzen. Aber die Ungarn sind nicht fähig, sie zu regieren oder organisieren. Ich kehre immer zu derselben Frage zurück, Korn und Holz. Wenn man darüber reden will, werde ich annehmen. Aber es ist etwas anderes, wenn man mich beschimpft und mich mit Lächerlichkeit überhäuft wie im Mai im letzten Jahre. Ich bluffe nicht. Wenn das Geringste in Danzig passiert oder unseren Minderheiten geschieht, werde ich hart zuschlagen. B. Förster sagte mir, ich möchte Ihnen eine Frage stellen, soll ich meine Kinder in Danzig lassen? H. Es kann jeden Tag in Danzig etwas geschehen, aber nur wenn die Polen es so wollen. Ich glaube, dass Ihre Kinder besser in der Schweiz wären. Ich verabschiedete mich. H. Traurig, ich habe mich gefreut, Sie zu sehen. Sie kommen aus einer Welt, die mir fremd ist. Aber ich habe um eine friedliche Lösung gekämpft. Ich habe große Sympathie für einen anderen Mann, Lord Halifax. Man hat mir viel Böses über ihn gesagt, aber mein erster Eindruck bleibt bestehen. Ich glaube, dass er ein Mann wäre, der die Dinge in einem großen Maßstab sieht und der eine friedliche Lösung wünscht. Ich hoffe, ihn eines Tages wieder zu sehen. Der Wortlaut der englischen und der französischen Wiedergabe meiner Berichterstattung ist nicht in jedem Punkt übereinstimmend, die Divergenzen sind aber unwesentlich. Folgendes wäre hinzuzusetzen, im Augenblick, in welchem Hitler von der Felsterrasse in den Hauptraum zurückkehrte, sagte er mir, ich möchte, bevor es zu spät ist, nochmals mit einem Engländer reden, der Deutsch kann, ich antwortete, Sir Neville Henderson spricht, wie ich höre, fließend Deutsch. Hitler aber schüttelte den Kopf, das hat keinen Sinn, sagte er, das ist ein Diplomat mit einer Nelke im Knopfloch, ich möchte mit einem Mann sprechen wie Lord Halifax einer ist, er kann selbst nicht kommen, aber wie wäre es mit dem Marschall Einside, ich höre Gutes von ihm. Können Sie das den Engländern sagen? 45 Bericht des Grafen Charnel vom 12.08.1939 über seine Unterredung mit Reichsaußenminister V. Ribbentrop am 11.08.1939 in Salzburg aus Michael Freund, Geschichte des Zwei Weltkrieges in Dokumenten BD. 3, Dag. Nummer 7 ist 23 FF. Gleich zu Beginn unserer Unterredung verbirgt der Minister Ribbentrop nicht, dass er die Situation als außerordentlich ernst sieht und dass nach seiner Ansicht der Zusammenprall zwischen Deutschland und Polen unvermeidlich ist. Ich muss hinzufügen, dass seine Worte erfüllt sind von einem unvernünftigen und besessenen Willen, diesen Konflikt herbeizuführen. Er hat die schon bekannten Ereignisse noch einmal zusammengefasst, die den Zustand der gegenwärtigen Spannung zwischen Deutschland und Polen geschaffen haben. Ich kann nicht sagen, dass er neue tatsächliche Elemente geliefert hat. Er hat im Gegenteil versucht, die Ereignisse in der 106 schon wohlbekannten Form zu dramatisieren und ein Bild der Verfolgung von Deutschen und der Kastrierung einzelner Männer deutscher Rasse durch die polnische Soldatischer zu geben. Aber keine neuen Tatsachen. Er ist der Meinung, dass die Ehre Deutschlands auf dem Spiele steht, er hat sogar einige Male gesagt, die Ehre der Achse. Er sagt, dass es für eine Großmacht nicht möglich sei, auf die legitime Reaktion zu verzichten. Ribbentrop geht von zwei Axiomen aus, über welche mit ihm zu diskutieren eitel ist, denn er antwortet, indem er das Axiom wiederholt und jede Argumentation vermeidet. Diese Axiome sind: Erster. Der Konflikt wird sich nicht verallgemeinern, und Europa wird passiv der erbarmungslosen Vernichtung Polens durch Deutschland zusehen. Zweiter. Selbst wenn England und Frankreich intervenieren wollten, sind sie materiell nicht in der Lage, Deutschland und der Achse Schaden zuzufügen, und der Konflikt würde sicher durch den Sieg der totalitären Mächte enden. Ich wiederhole, dass es unnütz ist, eine Diskussion über diese Argumente mit Ribbentrop anzufangen. Ich habe mehrmals unseren eigenen Standpunkt dargelegt. Ich habe dargelegt, wie alle die gegenwärtigen Bedingungen der europäischen Politik die bewaffnete Intervention Frankreichs und Englands mit Unterstützung oder der direkten Hilfe zahlreicher anderer Länder als unvermeidlich erscheinen lassen. Vergeblich. Ribbentrop verkriecht sich in eine reine und simple negative Haltung, indem er sagt, dass seine Informationen und besonders seine psychologische Kenntnis Englands es als sicher erscheinen lassen, dass jede bewaffnete britische Intervention ausgeschlossen ist. Bei einer Tour de Horizon hinsichtlich der gegenwärtigen europäischen Situation hat er praktisch das Folgende behauptet: Erster. Russland wird in diesem Konflikt nicht intervenieren, weil die Verhandlungen in Moskau vollkommen gescheitert sind und weil, wie er mir in strengem Vertrauen gesagt hat, ziemlich konkrete Verhandlungen zwischen Moskau und Berlin bereits im Gange sind. Ich bemerke, dass dieses so streng gewahrte Geheimnis über die Entwicklung dieser Verhandlungen sich schlecht mit den Bedingungen des Bündnisses und der vollkommenen Loyalität verträgt, die wir gegenüber Deutschland an den Tag gelegt haben. Zweiter. Frankreich und England können nicht intervenieren, weil ihre militärische Vorbereitung ungenügend ist und weil sie keine Mittel haben, Deutschland anzugreifen, während Deutschland selbst in der Lage ist dank vor allem seiner Luftwaffe, die viel stärker ist als die der beiden Luftwaffen der Westmächte zusammen, all die französisch-englischen Zentren zu bombardieren. Dritter. Belgien und Holland beabsichtigen, eine strenge Neutralität zu beobachten, und sind entschlossen, gegen jegliche Macht die Unversehrtheit ihres Gebietes zu verteidigen. Vierter. Die Türkei kann keinen konkreten Beitrag leisten. Viele Anzeichen, die V. Papan mitgeteilt habe, lassen glauben, dass das Land unzufrieden ist über den Weg, den es seit kurzem beschritten hat. Fünfter. Rumänien beabsichtigt nicht, etwas Konkretes zu tun. Es wird weiterhin zur Seite stehen, um sein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, und es bereitet keinerlei militärische Sorgen, da Bulgarien und Ungarn mehr als ausreichend sind, um Rumänien zu liquidieren. 107. Siebter. Was Amerika angeht, stellt Ribbentrop fest, dass besonders nach einer von ihm mit Druckschriften durchgeführten Propagandaaktion ein grundlegender Wandel der öffentlichen Meinung eingetreten sei, die sich immer mehr zur Neutralität und zur Isolierung orientiere. Bei diesem Zustand der Dinge sieht Ribbentrop eine besonders günstige Situation für eine Aktion Deutschlands. Er gibt zu, dass er bei UN-Sären Unterredungen stets von 2 oder 3 Jahren Vorbereitung gesprochen hat, damit der Gegner mit einer absoluten Gewissheit des Erfolges getroffen werden könnte. Aber heute sagt er, dass eine neue Situation eingetreten sei, die wahrscheinlich die Ereignisse überstürzen werde. In diesem Falle werde Deutschland mit größter Entschlossenheit handeln. Ich habe meinerseits zu Ribbentrop mit der größten Klarheit nach den Befehlen des Duce gesprochen, und ich habe die Gründe auseinandergesetzt, weshalb die Vermeidung eines Konfliktes vollkommen den Interessen der Länder der Achse entspreche, die bisher den Vorteil der Initiative und Überraschung gehabt hätten, einen Vorteil, der in der gegenwärtigen Situation verloren gegangen sei. Ribbentrop hat meinen Argumenten zugehört und Kenntnis von meiner Argumentation genommen, ohne jedoch in eine Diskussion über ihren Inhalt eintreten zu wollen. Als ich ihm die Nützlichkeit darlegte, eine Geste zu machen, die angetan wäre, die Bedingungen einer schwierigen Situation zu verändern, das heißt mitzuteilen, dass die Mächte der Achse es noch immer als möglich ansehen, die Krise mittels der normalen diplomatischen Verhandlungen zu lösen, hat er sich dem widersetzt. Ich habe ihm den Entwurf eines Kommuniqués gezeigt und habe ihm lange die Gründe auseinandergelegt, die uns dazu führen, eine derartige Prozedur als die zweckmäßigste und nützlichste anzusehen. Ribbentrop hat nur den einen UN-begründeten Einwand gemacht, dass eine derartige Geste als eine Schwäche seitens der Achse gedeutet werden kann. Ich habe geantwortet, dass das ein Irrtum wäre, denn der Wortlaut des Kommuniqués habe eher den Ton einer Warnung an die Gegner als den eines Zurückweichens von unseren Positionen. Ribbentrop hat selbst zugeben müssen, dass die Geste taktisch nützlich wäre. Aber in seinen unvernünftigen und verbissenen Willen nach einem Konflikt verbohrt, hat er während der langen Unterredungen am 11. versucht, die Initiative an sich zu reißen, indem er mechanisch und ohne plausible Erklärung die beiden Sätze wiederholte, dass der Konflikt lokalisiert werden würde und dass selbst, wenn er sich zu einem allgemeinen Krieg ausweiten würde, der Sieg Deutschlands 100%ig gesichert sei. Als ich von ihm Präzisionen über das nächste Aktionsprogramm Deutschlands verlangte, da nach seiner Aussage die Ereignisse mit wachsender Schnelligkeit abrollen werden, hat er nicht antworten wollen. Selbst, als ich bemerkte, dass uns all dies in keiner Weise mitgeteilt worden wäre, dass sogar in meinen jüngsten Unterhaltungen mit dem Botschafter die unmittelbare Nähe der Krise dementiert worden wäre, antwortete er, dass er nicht in der Lage sei, mir größere Einzelheiten über das, was geschehen werde, mitzuteilen, denn alle Entschließungen seien noch in der undurchdringlichen Brust des Führers verborgen. Aber nach 10 Stunden ununterbrochener Unterredung mit Ribbentrop habe ich ihn verlassen, zutiefst überzeugt, dass er den Konflikt provozieren will und dass 108 er sich jeder Initiative widersetzen wird, die dazu führen könnte, die gegenwärtige Krise auf friedliche Weise zu lösen. 46 Auszug aus der Aufzeichnung über die Unterredung zwischen Adolf Hitler und dem italienischen Außenminister Graf Ciano in Anwesenheit des Reichsaußenministers auf dem Obersalzberg am 12.08.1939 adab BD. 7 Nummer 43. Anhand von Karten stellte der Führer zu Beginn der Unterredung dem Grafen Ciano die augenblickliche Lage Deutschlands vom militärischen Standpunkt aus dar. Er unterstrich insbesondere die Stärke der deutschen Westbefestigungen. Es gebe auf der Westseite 3 Durchbruchsstellen, an denen die Franzosen in früheren Seiten stets den Durchbruch aus geografischen und strategischen Gründen versucht hätten, die nun aber besonders sorgfältig geschützt worden seien, so dass auch hier ein Durchbruch unmöglich erschiene. Die dritte Möglichkeit, Deutschland anzugreifen, bestünde in der Blockade durch die englische Marine. Dabei sei jedoch zu bedenken, dass die Blockadeschiffe von Deutschland aus der Luft angegriffen werden könnten, da ganz England infolge des großen Aktionsradius der neuesten deutschen Bomber innerhalb des Angriffsbereichs der deutschen Luftwaffe läge. Im Osten habe Deutschland ebenfalls starke Befestigungen errichtet. Der Führer zeigte dem Grafen Ciano die verschiedenen Befestigungssysteme Ostpreußen-Sens, Königsberg, Heilsberger Dreieck, Grenzbefestigungen. Auch an der übrigen Reichsgrenze, Grenzmark, Schlesien, seien starke Befestigungen im Entstehen begriffen, die besonders an der polnischen Grenze gegenüber Berlin zu einem uneinnehmbaren System hintereinander liegender Linien ausgebaut worden seien. Allerdings sei die Hauptstadt bei den nur 150 Kilometer, die sie von der polnischen Grenze trennten, Luftangriffen stark ausgesetzt, besonders da infolge der großen Ausdehnung Berlins, 28 Kilometer Nord-Süd und 45 Kilometer Ost-West, die Stadt auch schon aus einer sehr großen Höhe, 8.000-9.000 m, aus der Luft bombardiert werden könnte, ohne dass zwar bestimmte Ziele angegriffen würden, jedoch mit der Sicherheit, dass die Bomben irgendwo im Stadtgebiet niederfielen. Zur militärischen Lage der Westmächte und Polens übergehend, wies der Führer erneut auf die Verwundbarkeit Englands in der Luft hin. Zwar seien in der Flugzeugproduktion Fortschritte gemacht worden, jedoch befände sich die Luftabwehr noch stark im Rückstand. Zur See habe England im Augenblick noch keinerlei Zuwachs zu verzeichnen. Von den im Bau befindlichen Schiffen würden erst in einiger Zeit die ersten Einheiten in Dienst gestellt werden können. Was die Landarmee anbetreffe, so seien nach Einführung der Dienstpflicht jetzt 60.000 Mann unter die Fahnen gerufen worden. Über Frankreichs Lage bemerkte der Führer, dass bei einem allgemeinen Konflikt nach der innerhalb einer kurzen Zeit zu erwartenden Niederschlagung Polens 109 Deutschland in der Lage sein würde, am Westwall 100 Divisionen zu versammeln, die Frankreich zwingen würden, sämtliche verfügbaren Streitkräfte aus den Kolonien, von der italienischen Grenze und anderswoher an seiner eigenen Maginot-Linie für den Kampf auf Leben und Tod, der dann einsetzen würde, zu versammeln. Er sei im Übrigen der Ansicht, dass die Franzosen ebenso wenig die italienischen Befestigungen überrennen könnten wie den Westwall. Hier gab Graf Ciano einige Zeichen äußersten Zweifels zu erkennen. Polens Armee sei außerordentlich unterschiedlich in ihrem Wert. Es gebe neben einigen Paradedivisionen eine ganze Anzahl minderwertiger Truppenteile. In der Tankabwehr sei Polen sehr schwach. Zurzeit könnten ihm Frankreich und England nichts liefern. Wenn aber Polen eine längere Zeit vom Westen wirtschaftlich unterstützt würde, so könne es sich diese Waffen zulegen und Deutschlands Überlegenheit würde dadurch herabgesetzt. Den Fanatikern von Warschau und Krakau stände die indifferente Landbevölkerung der anderen Gegenden gegenüber. Außerdem sei die Bevölkerungszusammensetzung des polnischen Staates zu berücksichtigen, auf 34 Millionen Einwohner kämen 1 Millionen Deutsche, RD 4 Millionen Juden und schätzungsweise 9 Millionen Ukrainer, so dass an eigentlichen Polen erheblich weniger als die Bevölkerungszahl übrig bleibe, und auch diese, wie bereits erwähnt, in ihrer Schlagkraft unterschiedlich zu bewerten sei. Unter diesen Umständen würde Polen durch Deutschland in kürzester Zeit zu Boden geschlagen werden. Da Polen durch seine ganze Haltung zu erkennen gebe, dass es auf jeden Fall in einem Konflikt auf Seiten der Gegner Deutschlands und Italiens stehen würde, könne eine schnelle Liquidierung für die doch unvermeidliche Auseinandersetzung mit den westlichen Demokratien im jetzigen Augenblick nur von Vorteil sein. Bleibe ein feindliches Polen an Deutschlands OTS-Grenze bestehen, so wären nicht nur die 11 ostpreußischen Divisionen, sondern auch noch weitere Kontingente in Pommern und Schlesien gebunden, was bei einer vorherigen Liquidierung nicht der Fall sein würde. Ganz allein gesprochen sei es überhaupt das Beste, wenn die falschen Neutralen einer nach dem anderen liquidiert würden. Dies ließ sich verhältnismäßig einfach durchführen, wenn jeweils der eine Partner der Achse dem anderen, der gerade einen der unsicheren Neutralen erledigt, den Rücken deckte und umgekehrt. Für Italien sei wohl Jugoslawien als ein derartiger unsicherer Neutraler anzusehen. Bei dem Besuch des Prinzregenten Paul habe er, der Führer, diesem besonders auch mit Rücksicht auf Italien nahegelegt, durch eine Geste seine politische Einstellung der Achse gegenüber zu klären. Rumänien fürchte sich vor Ungarn und sei militärisch außerordentlich schwach und innerlich korrupt. König Karol würde ohne Notwendigkeit seine Neutralität zweifellos nicht verlassen. Ungarn sei befreundet und die Slowakei befände sich unter deutschem Einfluss, habe sogar in einigen Teilen deutsche Garnisonen. Zur Danziger Frage zurückkehrend erklärte der Führer dem Grafen Czarnöl, dass es ihm unmöglich sei, hier zurückzuweichen. Er habe sich mit Italien auf die Zurückziehung der Deutschen aus Südtirol geeinigt, müsse aber nun gerade deswegen peinlichst alles vermeiden, was den Eindruck hervorrufen könne, es handle sich bei der Zurückziehung der Deutschen aus Südtirol um einen Präzedenzfall, der auch 110 auf andere Gebiete Anwendung finden könne. Im Übrigen sei seine Rechtfertigung der Zurückziehung dieser Deutschen aus Italien dem deutschen Volk gegenüber die allgemeine nach Osten und Nordosten gehende Richtung der deutschen Politik. Der Osten und der Nordosten, das heißt die Länder an der Ostsee, seien genauso Deutschlands unumstrittene Interessengebiete seit Urzeiten wie das Mittelmeer Italiens eigenste Sphäre sei. Audi aus wirtschaftlichen Gründen brauche Deutschland die Getreide- und holzproduzierenden Länder dieser östlichen Gegenden. Im Falle Danzig handele es sich aber nicht nur um rein materielle Interessen, obwohl diese Stadt der größte Ostseehafen sei. Der Umschlag betrage tonnengemäß 40% von Hamburg. Danzig, das nordische Nürnberg, sei eine urdeutsche Stadt, die in jedem Deutschen sentimentale Regungen wecke und gerade dieses psychologische Element zwinge auch den Führer, der Volksstimmung Rechnung zu tragen. Um die Lage dem italienischen Verständnis näher zu bringen, müsse sich Graf Czarnöl einmal vorstellen, Triest befände sich in jugoslawischen Händen und eine starke italienische Minderheit auf jugoslawischem Boden würde mit brutaler Gewalt behandelt. Es sei kaum anzunehmen, dass Italien dies sehr lange ruhig mit ansehen würde. Graf Czarnöl erwiderte auf die Ausführungen des Führers, indem er zunächst auf die große Überraschung hinwies, die auf italienischer Seite über den völlig unerwarteten Ernst der Lage bestehe. Weder in den Unterhaltungen von Mailand noch in den Gesprächen anlässlich seines Berliner Besuches habe man deutscherseits erklärt, dass die Lage Polens gegenüber derartig ernst sei. Im Gegenteil habe der Reichsaußenminister zu verstehen gegeben, dass seiner Meinung nach die Danziger Frage im Laufe der Zeit geregelt werden würde. Aufgrund dieser Sachlage habe sich der Duce, getreu seiner Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit den Westlaikin-Demokratien unumgänglich sei, vorgenommen, seine Vorbereitungen für diesen Fall zu treffen und habe diese Pläne auf eine bestimmte Zeitdauer von 2 bis 3 Jahren abgestellt. Falls ein Konflikt jetzt unumgänglich sei, würde, wie der Duce noch bei der Abreise des Grafen Czarnöl erneut betont hätte, Italien selbstverständlich ganz an der Seite Deutschlands stehen, aber aus verschiedenen, im Einzelnen aufgeführten Gründen würde es die Verschiebung eines allgemeinen Konflikts auf einen späteren Zeitpunkt begrüßen. Graf Czarnöl stellte sodann anhand der Karte die italienische Lage bei Ausbruch eines allgemeinen Konflikts dar. Italien glaube, so führte er aus, dass ein Konflikt mit Polen nicht auf dieses Land beschränkt bleiben, sondern sich zu einem allgemeinen europäischen Krieg auswachsen würde. Der Führer bemerkte hierzu, dass dies der Punkt sei, an dem die Meinungen auseinandergehen. Er persönlich sei der felsenfesten Überzeugung, dass die Westlaikin-Demokratien letzten Endes doch vor der Entfachung eines allgemeinen Krieges zurückschrecken würden. Graf Czarnöl erwiderte, er wünschte, der Führer behielte recht, er glaube es aber nicht. Auf jeden Fall müsse man seine Überlegungen auf den ungünstigsten Fall, das heißt den allgemeinen Konflikt abstellen. Italien habe seit dem Abessinien-Konflikt eigentlich ständig in einer Art Kriegszustand gelebt und bedürfe daher dringend einer Atempause. 111 Graf Czarnöl wies auf lange italienische, schwer zu verteidigende Küstenlinie hin und auf die den englisch-französischen Flotten zahlreich zur Verfügung stehenden Stützpunkte, unter besonderer Berücksichtigung der griechischen Häfen. Wirtschaftlich habe Italien Autarkiepläne, die sich erst in einigen Jahren verwirklichen lassen würden und dann Italien in den Stand setzten, auch einen längeren Krieg ohne Schwierigkeiten durchhalten zu können. Ein weiterer Grund für den Wunsch des Duce, den Konflikt hinauszuschieben, seien die Italiener im Ausland, die planmäßig nach Italien zurückgezogen werden sollten. In Frankreich lebten 1 Million Italiener, von denen ungefähr 700.000 endgültig für Italien verloren seien. Die restlichen 300.000 aber würden im Konfliktsfalle von Frankreich als Geisel benutzt werden, wie sich dies schon aus einigen im September voriges Jahr in Frankreich getroffenen Maßnahmen habe erkennen lassen. Außerdem lege der Duce persönlich großen Wert auf die ordnungsgemäße Durchführung der Weltausstellung im Jahre 1942, für die Italien große Vorbereitungen treffe und von der es auf wirtschaftlichem Gebiet, besonders auch hinsichtlich der Devisengänge günstige Resultate erhoffe. Außer diesen in Italiens Lage selbst begründeten Erwägungen sprechen jedoch auch Überlegungen allgemein politischer Art für die Verschiebung eines allgemeinen Konflikts. Das Einkreisungssystem der westlichen Demokratien würde nach der Überzeugung des Duce im gegenwärtigen Augenblick zweifellos funktionieren. Sei aber erst einmal eine gewisse Zeit verstrichen, so würden die Reibungspunkte und die Keime der Uneinigkeit unter den Partnern der Einkreisungsfront sich wieder stark bemerkbar machen und die Front allmählich zersetzen. Außerdem sei der Duce überzeugt, dass die augenblickliche Hochstimmung in England und Frankreich nicht längere Zeit andauern könne. Bald würde, besonders in Frankreich, die Union Sacer Pfund wieder durch den Parteizwist abgelöst werden, unter der Bedingung, dass von Seiten der Achse eine Zeit lang Ruhe gehalten würde. Im Augenblick sei es jedenfalls nur der Achse zu verdanken, wenn in den betreffenden Ländern die inneren Streitigkeiten begraben werden. Graf Canelo erklärte zu seinem Kommuniqué-Entwurf, dass der Duce zunächst ja einen Konferenzvorschlag im Auge gehabt habe. Er habe sich den Bedenken des Führers nicht verschlossen und bringe nunmehr einen anderen Vorschlag in abgemilderter Form, auf dessen Annahme er allerdings großen Wert lege. Zu dem Konferenzplan erklärte der Führer, dass bei zukünftigen Zusammenkünften der Mächte Russland nicht mehr ausgeschaltet werden könne. In den deutsch-russischen Besprechungen hätten die Russen unter Plinweis auf München und andere Gelegenheiten, bei denen sie ausgeschlossen wurden, zu verstehen gegeben, dass sie in Zukunft dies nicht mehr länger hinnehmen würden. Zu den vier Großmächten würden außer Russland auch Polen und Spanien zu einer solchen Konferenz hinzugezogen werden müssen. Das bedeutet aber, dass Italien, Deutschland und Spanien einer Front Englands, Frankreichs, Russlands und Polens gegenüberstehen würden, was sicherlich eine ungünstige Lage sei. Graf Canelo erwiderte, der Duce sei der Ansicht, dass derjenige auf einer Konferenz gewinne, der bereit sei, die Konferenz gegebenenfalls auch scheitern zu lassen und öffentlich kriegerische Folgen mit in Kauf zu nehmen. Im Übrigen habe der Duce den Bedenken des Führers Rechnung getragen und seinen Vorschlag abgemildert. 112 Er sehe in einer Friedensgeste Italiens und Deutschlands, wie sie in diesem Vorschlag enthalten sei, den Vorteil, dass den Westmächten, die innerlich durchaus nicht zu einem Kriege bereit seien, ihn aber nach der Überzeugung des Duce, die sich auf sehr zuverlässige Nachrichten aus den Demokratien stütze, im jetzigen Augenblick sicherlich beginnen würde, wenn sie gewissermaßen von der Achse an die Wand gedrängt wären und keinen anderen Ausweg sehen. Die vorgeschlagene Geste Deutschlands und Italiens stelle für die Westmächte einen ehrenvollen Ausgang dar, den sie auch sicherlich benutzen würden, denn es gäbe weite Kreise, die vor einem Kriege warnten und deren Rücken natürlich durch eine Friedensgeste erheblich gestärkt würde. Das bedeutete aber, dass Polen, von dem sich die Westmächte dann zweifellos distanzieren würden, nach einiger Zeit isoliert wäre und sich zu vernünftigen Lösungen der bestehenden Schwierigkeiten bereit finden müsste. Der Führer erwiderte, dass für die Lösung des polnischen Problems keine Zeit zu verlieren sei. Je weiter man in den Herbst hineinkomme, desto schwieriger würden militärische Operationen im Osten Europas werden. Ab Mitte September sei infolge der Wetterverhältnisse die Luftwaffe in diesen Gebieten kaum noch einzusetzen, während die motorisierten Kräfte durch den Zustand der Straßen, die sich infolge der im Herbst einsetzenden Regen schnell in einen Müllrest verwandelten, ebenfalls unverwendbar würden. Von September bis Mai sei Polen ein großer Sumpf und für irgendwelche militärische Handlungen völlig ungeeignet. So könnte Polen im Oktober dann sich einfach besetzen und das hätte es wohl auch vor, ohne dass Deutschland irgendetwas dagegen tun könne, denn Danzig beschießen und zerstören käme natürlich nicht in Frage. Graf Canelo fragte, in welcher Frist nach Meinung des Führers die Danziger Frage geregelt sein müsse. Der Führer erwiderte, dass diese Regelung bis Ende August so oder so erfolgen müsse. Auf die Frage Canelos, wie sich der Führer eine Lösung vorstelle, erwiderte dieser, dass Polen politisch Danzig aufgeben müsse, wobei seine wirtschaftlichen Interessen gewahrt werden würden, und dass es im Übrigen auch durch seine allgemeine Haltung zur Beseitigung der Spannung beitragen müsse. Es sei ihm zweifelhaft, ob Polen dazu bereit sein werde, denn bisher habe es die deutschen Vorschläge abgelehnt. Der Führer habe persönlich diese Vorschläge bei seinem Besuch auf dem Obersalzberg gemacht. Sie seien für Polen außerordentlich günstig gewesen. Gegen eine politische Rückgabe Danzigs an Deutschland unter voller Wahrung der polnischen Wirtschaftsinteressen und die Herstellung einer Verbindung zwischen Ostpreußen und dem Reich habe Deutschland eine Grenzgarantie, einen 25-jährigen Freundschaftspakt und eine Beteiligung Polens am Einfluss auf die Slowakei zugesagt. Beck habe seinerzeit den Vorschlag mit dem Bemerken zur Kenntnis genommen, ihn prüfen zu wollen. Die scharfe Ablehnung sei erst als Folge der englischen Intervention erfolgt. Was im Übrigen Polen für Ziele hätte, könne man mit aller Deutlichkeit aus der Presse erkennen. Ganz Ostpreußen sollte genommen werden, man wolle bis nach Berlin vorrücken und so weiter. Es sei für eine Großmacht auf die Dauer unerträglich, einen derartig feindselig eingestellten Nachbarn in einer Entfernung von nur 150 Kilometer von seiner Hauptstadt zu dulden. Der Führer sei daher entschlossen, die Gelegenheit der nächsten Provokation in Gestalt eines Ultimatums, einer brutalen Misshandlung Deutscher in Polen, eines Aushungerungsversuchs Danzigs, eines Einrückens polnischer Truppen in Danziger Gebiet oder der 113 gleichen, zu benutzen, um innerhalb 48 Stunden Polen anzugreifen und auf diese Weise das Problem zu lösen. Dies würde eine erhebliche Stärkung der Achse bedeuten, genauso wie eine italienische Liquidierung Jugoslawiens für die Achse einen erheblichen Kräftezuwachs bedeuten dürfte. Graf Canelo fragte, wann eine derartige Unternehmung gegen Polen zu erwarten sei, da sich Italien natürlich auf alle Eventualitäten vorbereiten müsse. Hierauf erwiderte der Führer, dass unter den obwaltenden Umständen mit einem Vorgehen gegen Polen in jedem Augenblick gerechnet werden müsse. Während dieses Meinungsaustausches wurde dem Führer ein Telegramm aus Moskau und ein Telegramm aus Tokio überreicht. Die Besprechung wurde auf kurze Zeit unterbrochen und Graf Canelo sodann der Inhalt des Moskauer Telegramms mitgeteilt. Die Russen seien mit der Entsendung eines deutschen politischen Unterhändlers nach Moskau einverstanden. Der Reichsaußenminister fügte hinzu, dass die Russen über die Absichten Deutschlands gegen Polen absolut unterrichtet seien. Er selbst habe im Auftrag des Führers den russischen Geschäftsträger informiert. Der Führer bemerkte hierzu, dass Russland seiner Ansicht nach nicht bereit sein werde, für die Westmächte die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Stalins Stellung sei durch eine siegreiche russische Armee ebenso gefährdet wie durch ein geschlagenes russisches Heer. Russland habe höchstens das Interesse, seinen Zugang zur Ostsee etwas zu erweitern. Deutschland habe nichts dagegen einzuwenden. Im Übrigen würde wohl Russland nie für Polen, das es von ganzem Herzen hasse, eintreten. Die Entsendung der englisch-französischen Militärmission nach Moskau habe nur den einen Zweck, den katastrophalen Stand der politischen Verhandlungen zu verschleiern. Nach einer weiteren Unterhaltung über den Kommunikvorschlag des Grafen Czarnö erklärte der Führer, er wolle sich diesen Vorschlag sowie die Ausführungen des Grafen Czarnö zur allgemeinen Lage einen Tag lang überlegen und schlage daher vor, dass die Verhandlungen am nächsten Tage wieder aufgenommen würden. Gezeichnet Schmidt.